Und Mose gab den Israeliten Anweisung, ganz wie Jahwe Mose befohlen hatte. Und Mose redete zu den Stammhäuptern der Israeliten also, dies ist, was Jahwe befohlen hat. Wenn jemand Jahwe ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, durch den er sich selbst zu einer Enthaltung verpflichtet, so soll er sein Wort nicht brechen, genauso, wie er es ausgesprochen hat, soll er handeln. Und wenn eine Frauenspersen Jahwe ein Gelübde tut und sich zu einer Enthaltung verpflichtet, solange sie noch in ledigem Stand im Hause ihres Vaters ist, und ihr Vater erfährt von ihrem Gelübde und der Enthaltung, zu der sie sich selbst verpflichtet hat, und schweigt dazu, so haben alle ihre Gelübde Gültigkeit, und jederlei Enthaltung, zu der sie sich selbst verpflichtet hat, hat Gültigkeit. Wenn aber ihr Vater am gleichen Tag, an welchem er davon erfährt, ihr wehrt, so haben alle ihre Gelübde und die Enthaltungen, zu denen sie sich selbst verpflichtet hat, keine Gültigkeit, und Jahwe wird ihr vergeben, da ihr Vater ihr gewehrt hat. Falls sie sich aber verheiraten sollte, während noch Gelübde auf ihr lasten oder ein unbedacht ausgesprochenes Wort, durch das sie sich selbst verpflichtet hat, und ihr Mann erfährt davon, schweigt aber dazu an dem Tag, an welchem er es erfahren hat, so haben ihre Gelübde Gültigkeit, und ihre Enthaltungen, zu denen sie sich selbst verpflichtet hat, haben Gültigkeit. Wenn aber ihr Mann am gleichen Tag, an welchem er davon erfährt, ihr wehrt, so macht er das Gelübde, das auf ihr lastet, und das unbedacht ausgesprochene Wort, durch das sie sich selbst verpflichtet hat, ungültig, und Jahwe wird ihr vergeben. Das Gelübde einer Witwe aber und einer von ihrem Manne Verstoßenen, alles, wodurch sie sich selbst verpflichtet hat, hat Gültigkeit für sie. Wenn sie aber im Hause ihres Mannes ein Gelübde tut oder sich selbst durch einen Eid zu einer Enthaltung verpflichtet, und ihr Mann davon erfährt, aber dazu schweigt und ihr nicht wehrt, so haben alle ihre Gelübde Gültigkeit, und jede Enthaltung, zu der sie sich selbst verpflichtet hat, hat Gültigkeit. Wenn aber ihr Mann am gleichen Tag, an welchem er von ihnen erfährt, sie ungültig macht, so hat nichts von dem Gültigkeit, was sie ausgesprochen hat, seien es nun Gelübde oder die Verpflichtung zu einer Enthaltung, ihr Mann hat sie ungültig gemacht, darum wird Jahwe ihr vergeben. Jedes Gelübde und jede eidliche Angelobung einer Enthaltung zum Behufe der Selbstkasteiung kann ihr Mann gültig und kann ihr Mann ungültig machen. Und zwar, wenn ihr Mann von einem Tage zum anderen dazu schweigt, so macht er alle ihre Gelübde oder alle die Enthaltungen, die ihr obliegen, gültig, dadurch, dass er an dem Tag, an welchem er von ihnen erfuhr, dazu schwieg, hat er sie gültig gemacht. Sollte er sie aber ungültig machen, nachdem er schon einige Zeit darum gewusst hat, so lädt er die Verschuldung, die daraus für sie erwächst, auf sich. Das sind die Satzungen, welche Jahwe Mose anbefohlen hat, damit sie gelten zwischen einem Mann und seinem Weibe, sowie zwischen einem Vater und seiner Tochter, solange sie noch in ledigem Stand im Hause ihres Vaters ist.